Angezählt sind unsere Freunde in Vietnam am Schwarzen Meer. Kuba, Portugal, Angola und es werden immer mehr. Im Königlichen Schloss von Brüssel findet am 21. Februar dieses Jahres die Kongo-Konferenz ihren Abschluss. Die Kongolesen haben erreicht, was sie wollten. Nach den Wahlen, die schon im Stufenplan der Belgier vorgesehen waren, soll die Kolonie am 30. Juni 1960 die Unabhängigkeit erhalten. Patrice Lumumba war es, der den Kongo als erster Präsident in die Unabhängigkeit geführt hat. Doch nur wenige Monate danach wurde er ermordet. Dahinter stand ein Komplott seiner politischen Gegner aus dem Kongo und den Geheimdiensten Belgiens und der USA. Im Gegensatz dazu hat sich die DDR schon früh mit Lumumba solidarisiert. Patrice Lumumba war ein Held. Die friedliebende Menschheit verneigt sich in Achtung vor dem Toten. Seinen Kindern wird sie Vater sein, seinen siegenden Brüdern Kampfgefährte. Die Geschichten im Kongo in jener Zeit, überhaupt die Befreiungsbewegung in Anfang der 60er Jahre, das hat ja viel Resonanz gefunden. Hier trafen sich also wirklich die emotionalen Interessen der, ich würde sagen, sehr vieler Menschen, natürlich auch mit einer politischen Sicht des Systems, ne, mit einer Systemsicht, die sich natürlich sehr solidarisch gegeben hat und es auch, denke ich, schon ein Stück weit auch war. Ne. Jürgen Kunze war Teil der Solidaritätsbewegung der DDR und unter anderem in der damals gegründeten Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft aktiv. Internationale Solidarität gehörte in der DDR zum staatlichen Programm. Die sogenannten Bruderstaaten wurden mit Solidaritätsbekundungen, Hilfsaktionen und Ausbildungsprogrammen unterstützt. Davon hat man lautstark berichtet. Rüstungsexporte wurden verschwiegen, denn nach außen gab sich die DDR als Staat des Friedens. Compañeros, camarados, Freunde, Brüder, ringsumher, herrscht das Volk in vielen Ländern und es werden immer mehr, immer mehr. Das Schicksal von Lumumba in dem Zusammenhang, das war ganz, ganz wichtig, weil man fühlte sich auch internationalistisch. Wir wussten damals, überall in der Welt wird für Lumumba demonstriert. Und sein Schicksal stand so im Vordergrund, auch in den Nachrichten. Durch die Straßen Leipzigs bewegt sich ein Demonstrationszug. Was auffällig ist, ist, dass die Erinnerung an Lumumba vor allem in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion und den Satellitenstaaten hochgehalten wurde. Also das ist definitiv nachweisbar, dass der Protest auch unmittelbar nach Lumumbas Tod natürlich am stärksten durch Exilkongolesen, vor allem auch in den USA, da haben sich dann schwarze Studenten von den Bürgerrechtsbewegungsgruppen zusammengetan mit Kongolesen, haben eben vor den belgischen Botschaften in Washington protestiert. Aber danach kam das größte Erdbeben aus den sozialistischen Staaten. Diese Frage beantwortet sich eben, indem man darauf schaut, welchen Wert Lumumba in diesem kalten Krieg, im Krieg der Symbolik, im Krieg der Ideologien eben eingenommen hat. Der Literaturwissenschaftler Julien Bobineau hat zur Erinnerungskultur um Patrice Lumumba geforscht und dabei den Westen, die ehemalige Sowjetunion und den Kongo in den Blick genommen. In der, in Anführungsstrichen, westlichen Hemisphäre haben wir sehr oft das Motiv Lumumbas als Kommunisten, als Teufel, als Mephisto, als Beatnik, als der Mann mit diesem diabolischen Ziegenbärtchen. Zur Frage über die Gefahr des kommunistischen Einflusses im jungen Kongo-Staat sagt Lumumba: Unsere Politik beruht nur auf dem afrikanischen Nationalismus und nicht auf der importierten europäischen Doktrin eines kommunistischen oder sozialistischen Staates. An einem unbekannten Tag im Januar, 43 Jahre nach dem Sieg der Oktoberrevolution, wurde Patrice Lumumba erschlagen. Das Requiem für Lumumba, komponiert von Paul Dessau. Den Text hat Karl Mickel geschrieben. Es stärkt das Bild von Lumumba als Ikone. Wer hat den Helden ermordet? Wer, wer, wer? Natürlich steht Lumumba bis heute noch als Symbol des Kampfes gegen den Imperialismus. Also hier wird ja quasi eine Art Verbrüderung dargestellt. Im Text heißt es ja auch, der schwarze Bruder erhebt sich, und da gibt es eben eine gezielte Instrumentalisierung. Im Rahmen von postkolonialen Debatten wird zurzeit viel über Lumumba gesprochen. Der Künstler Carsten Säger hat sich insbesondere mit dem Requiem beschäftigt. Er erklärt, dass der Text die Geschichte Lumumbas in sozialistische Ideologien einbettet. Zum Beispiel wird der Todestag Lumumbas in einem Atemzug mit der Oktoberrevolution genannt, und immer wieder erscheinen prominente Zitate von Karl Marx im Text. Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit. Heldenfiguren wie Lumumba halfen dem DDR-Regime, sein verstaubtes Image aufzuputzen und sollten die Identifikation der Jugend mit sozialistischen Zielen fördern. Noch wichtiger für diesen Zweck war Angela Davis, eine Afroamerikanerin, die aufgrund ihres Engagements in der Bürgerrechtsbewegung und der Kommunistischen Partei verhaftet wurde. Nachdem Angela Davis aus dem Gefängnis freikam, hat sie die DDR immer wieder besucht und auf wichtigen Veranstaltungen Reden gehalten. Zum Beispiel auf den Weltfestspielen der Jugend 1973. Doch solidarisch zu handeln, das hieß für die DDR nicht nur, sich für Personen und Bewegungen mit ähnlichen Zielen einzusetzen. Es bedeutete auch, ausländische Studierende und VertragsarbeiterInnen aus den Bruderstaaten ins Land zu holen. Aber obwohl viel von der proletarischen Solidarität gesprochen wurde, waren gerade die VertragsarbeiterInnen keine gleichberechtigten Mitglieder der Gesellschaft. Wie also lässt sich Solidarität im Kontext der DDR einordnen? Die Rosa-Luxemburg-Stiftung findet dazu in einer Publikation zur Anti-Apartheid-Bewegung sehr treffende Worte. Wir sind uns bewusst, dass wir es mit einem Paradox zu tun haben. Während Solidarität geleistet und Freiheit für die Mehrheit der Menschen in Südafrika eingefordert wurde, blieben grundlegende demokratische Rechte und menschenrechtliche Standards der eigenen Bevölkerung versagt. Dennoch haben sich unzählige Personen aus Staat, Kirche und Zivilgesellschaft der DDR engagiert. Internationale Solidarität war in der DDR unter anderem ein Instrument der Propaganda und diente außenpolitischen Interessen. Deshalb braucht es einen kritischen Blick auf das Thema. Der Einsatz engagierter AkteurInnen hat dennoch Wertschätzung verdient. Wir waren ja wirklich auf vieles gefasst, aber die Begeisterung, die Sympathie, die Liebe, die ihr entgegenströmten, kannten kaum noch Grenzen. Es ist aber auch nur zu verständlich, dass uns mit Angela Davis so sehr viel verbindet. Denn wenige Monate bevor sie uns hier in Leipzig besuchte, hatten wir noch mit heißer Anteilnahme ihren Kampf gegen die imperialistische Klassenjustiz verfolgt, ihren Mut und ihre Standhaftigkeit bewundert und uns in machtvoller Solidarität an ihre Seite gestellt.